Das Unglück wollte obendrein, dass Schlesinger für seine einfache, richtige Geldtheorie den unglückseligen Namen Volksgeld wählte. Welch herrliche Gelegenheit für Zion, sich über diese Sache lustig zu machen, als sollte hier ein eigens für das österreichische Volk ersonnenes und erklügeltes neues Geld geschaffen werden, das Österreich von allen übrigen Staaten isolieren würde. Halbe, also falsche, also angreifbare Bezeichnungen aber können, dem Psychagogen anheimfallend, zu glänzenden Waffen wieder die beste Sache werden. Wer aber mit uns zu sagen weiß, nicht ein neues Geld gilt es hier zu erfinden, sondern einfach das Geld in seiner wahren, dem Arier seit Jahrhunderten entrissenen Wesenheit wiederherzustellen und ihm jene ihm allein entsprechenden Gesetzmäßigkeiten zu schaffen, die es zum Diener der Wirtschaft, zum erarbeiteten Tauschmittel, zu dem der Staatsoberhoheit niemals zu entziehenden Werkzeuge zu machen geeignet sind. Hätte Schlesinger so gesprochen, hätte er Kraft und Beredsamkeit, Klarheit und Anschaulichkeit genugsam besessen, seine Erkenntnisse den arischen Durchschnittsköpfen mitzuteilen, nun, vielleicht wäre noch nicht alles verloren gewesen. So aber gab er seine ausgezeichneten Berechnungen des Wahnwitzes der Goldanleihe, die das furchtbare Verhängnis aller rechenmäßigen Überprüfungen hatte und hat, vom Arier nicht aktiv durchgedacht, nicht verstanden zu werden, dieweil eben fassender Geist seine tragische Impotenz vor allem Zahlenmäßigen hier wie in tausend ähnlichen Fällen aufs Jämmerlichste bewährte und bis zum heutigen Tage bewährt. Man sieht, wie bewusst wir dieser Unfähigkeit im Berechnen Rechnung tragen und unseren Stolz dareinsetzen, das ganze Geldproblem gedanklich dem fassenden Geiste nahezubringen, so dass er sich seine unerschütterlichen Erkenntnisse und Überzeugungen erdenken kann, ohne von seiner fassenden Tätigkeit durch Ziffern abgeleitet zu werden, die ihn fassungslos und unfähig zu folgen anträfen. Gilt es uns doch hier, den grundsätzlichen Wahnwitz der heutigen Wirtschaft zu begreifen, wo es denn gar nicht nötig ist, sich auf das unüberblickbare Meer ziffernmäßiger Einzelheiten zu begeben? Da es aber grundsätzlich auf alle Fälle Wahnwitz und Irrsinn ist, wenn ein Staat in Geldverlegenheiten sowohl eine Goldanleihe wie irgendeine andere ausschreibt, das gilt es vor allem anderen hier überzeugend klarzumachen. Da haben wir es freilich unendlich leichter, wie jener Märtyrer ihrer Einsichten, die sich vor der geschlossenen Phalanx wissenschaftlicher Autoritäten nicht minder wie gewiegter Praktiker befanden und Rufer in der Wüste an der allgemeinen Blind- und Blödheit zustanden wurden. Haben wir doch der Weisen von Zion herrlichen Ausspruch, den wir jedem Anhänger der Goldwährung, welche ja die Anleihe ans Methode in sich schließt, in goldenen Lettern hinschreiben möchten zu dauernder Beherzigung. Sie wissen, meine Herren, dass die Goldwährung ein Verderb für alle Staaten war, die sie angenommen haben. Sie konnte den großen Geldbedarf der Völker umso weniger befriedigen, als wir das Gold nach Möglichkeit aus dem Verkehre gezogen und die Banknotenausgabe in Abhängigkeit vom Goldvorrate gesetzt haben. Die Weisen von Zion, zweite Auflage, Seite 131. Wahrlich, dass dieser Satz heute Gemeingut aller gebildeten arischen Geister sein könnte und doch nicht bewirkt hat, dass das Geheimnis des Judensieges durchschaut, auch also gleich vernichtet worden ist, es ist das noch weit größere Geheimnis versagender, ersterbender arischer Fassenskraft. Man kann aus diesem Satz den Aufstieg des Judentums in seinen einzelnen Stadien genauestens verfolgen. Zuerst wird einem Volke nach dem anderen die Goldwährung eingeredet. Dann wird gleichzeitig das Gold, sofern es im Umlauf war, möglichst aus demselben entfernt, und fließt in die jüdischen Kassen. Das lässt sich leicht durchsetzen, da ja der Arier überhaupt auf Geld nicht im geringsten achtet und es ihm völlig gleichgültig ist, ob er im täglichen Verkehr Gold, Silber oder Papier erhält, solange keine Veränderung in der Warenbeschaffung für ihn zu verspüren ist. Wenn nun aber, wie bei der so wohltätigen österreichischen Silberwährung, das Entfernen der Münzen aus dem Handel nicht genügend rasch wirkt, da die ausgezeichnet wirkende Möglichkeit für jeden Privaten herrschte, Silber im Münzamt prägen zu lassen, so wird in aller Heimlichkeit auch dieses verhindert. Durch die Auslandszahlungen mit ihren mannigfaltigen Problemen von Agio, Angebot und Nachfrage auf den Börsen, eine Ungeheuerlichkeit, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, wird nun das Geld eines vernichtungsreifen Staates rasch entwertet, und nun ist der Moment für die Goldbesitzer gekommen, dieses wertbeständige Metall als Währungsgrundlage vorzuschlagen und dem siechen Staate zu den furchtbarsten Bedingungen zu leihen. Gleichzeitig aber dafür Sorge zu tragen, dass die Emission der auf diesem Goldschatz basierenden Banknoten einer abermals den Kindern Israels gehörenden Bank zugewiesen wird, die nun das eine Mal österreichisch-ungarische Bank, das andere Mal Reichsbank, ein drittes Mal Bank of England heißt, so dem naiven Volke den beruhigenden Eindruck erweckend, es handle sich hier um Institute, die den jeweiligen Reichen zu eigen gehörten. Man sieht, wie die seit Jahrhunderten vorbereitete Unterjochung Schritt für Schritt fortrückt und begreift bei diesem tadellos funktionierenden Plan die Stetigkeit, Hartnäckigkeit und Folgerichtigkeit genugsam, um zu sehen, dass nur ein ebenso folgerichtiger, klarer und unbeirrbarer Gegenplan die arische Menschheit von dieser furchtbarsten Umschnürung und Vergewaltigung wird befreien können. Als Faktoren, die diese Dinge verwirklichen halfen, haben wir nur kennengelernt, vor allem und zuerst die völlige Ahnungslosigkeit und Denkohnmacht des Arias in allen diesen Fragen, dann einen diesen Zustand hegenden und fördernden psychagogischen Betrieb der täglichen Geisteskost und, für die Gebildeteren, eine Wissenschaft, welche die jüdischen Wünsche und benötigten Zustände und Methoden in ebenso vielen wissenschaftlichen Gesetzen festlegte, die eben als Gegebenes im Grunde wohl studiert, aber in ihrer Gesetzmäßigkeit nicht weiter angezweifelt werden konnten. So halfen arische Anlage, Psychagogie und Nationalökonomie in trefflicher Abstimmung dazu, das jüdische Ziel zu erreichen. War das Gold als wertbeständiges Metall für das Geld Voraussetzung, dann ergab sich die Anleihe als einzig mögliche Beschaffungsmethode von selbst. So werden wir denn das Wesen der Anleihe und die Auffassung von Wirtschaft, die ihr zugrunde liegt, einer näheren Untersuchung nunmehr zuführen müssen.